Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, warum sagt ihr dieses Sprichwort über Israel? Ihr sagt, die Väter essen saure Trauben. Die Kinder bekommen davon schlechte Zähne. Dritter Gott sagt, das ist nicht wahr. Ihr sollt dieses Sprichwort nicht mehr sagen. Vierter, alle Menschen gehören mir. Der Vater gehört mir. Der Sohn gehört mir. Wer Böses tut, wird sterben. Fünfter, ein Mann ist gut. Er tut das Richtige. Sechster, er betet keine falschen Götter an. Er schläft nicht mit der Frau von seinem Nachbarn. Siebter, er ist nicht böse zu anderen Menschen. Er gibt geliehene Sachen zurück. Er stiehlt nicht. Er gibt Hungernden Brot. Er gibt Armen Kleidung. Achter, er nimmt kein extra Geld für Kredite. Er tut nichts Unrechtes. Er ist ehrlich zu allen Menschen. Neunter, er folgt meinen Regeln. Er tut, was ich sage. Dieser Mann ist gut. Er wird leben. Das sagt Gott. Zehnter, aber dieser Mann hat vielleicht einen Sohn. Der Sohn ist böse und tut anderen weh. Elfter, er macht nicht das Gute wie sein Vater. Er betet falsche Götter an. Er schläft mit der Frau vom Nachbarn. Zwölfter, er ist schlecht zu armen Menschen. Er stiehlt und gibt Sachen nicht zurück. Er tut schlimme Dinge. Dreizehnter, er nimmt zu viel Geld für Kredite. Soll dieser Sohn leben? Nein, er soll sterben. Er ist selbst schuld. Vierzehnter, aber dieser böse Sohn hat auch einen Sohn. Der neue Sohn sieht die Fehler von seinem Vater. Er bekommt Angst und macht es nicht so. Fünfzehnter, er betet keine falschen Götter an. Er schläft nicht mit der Frau vom Nachbarn. Sechzehnter, er ist gut zu anderen Menschen. Er stiehlt nicht. Er gibt Hungernden Brot. Er gibt Armen Kleidung. Siebzehnter, er tut nichts Böses. Er nimmt kein extra Geld für Kredite. Er folgt meinen Regeln. Er stirbt nicht für die Fehler vom Vater. Er wird leben. Achtzehntes, sein Vater war aber böse. Er hat andere Menschen schlecht behandelt. Darum muss der Vater sterben. Er stirbt für seine eigenen Fehler. Neunzehnter, ihr fragt, warum trägt der Sohn nicht die Schuld vom Vater? Der Sohn hat aber das Richtige getan. Er hat meine Regeln gehalten. Darum wird er leben. Zwanzigster, nur wer Fehler macht, wird sterben. Ein Sohn trägt nicht die Schuld vom Vater. Ein Vater trägt nicht die Schuld vom Sohn. Wer gut ist, bekommt Gutes. Wer böse ist, bekommt Böses. 21. Ein böser Mensch kann sich aber ändern. Er hört auf mit dem Bösen. Er tut, was ich sage. Dann wird er leben und nicht sterben. 22. Ich vergesse seine alten Fehler. Er hat Gutes getan. Darum wird er leben. 23. Freue ich mich, wenn ein böser Mensch stirbt? Nein, sagt Gott. Ich will, dass er sich ändert. Er soll leben. 24. Aber ein guter Mensch kann auch böse werden. Er hört auf, gut zu sein. Er tut schlimme Dinge. Dann vergesse ich seine guten Taten. Er wird für seine Fehler sterben. 25. Ihr sagt, Gott ist nicht gerecht. Hört mir zu, ihr Leute von Israel. Ich bin gerecht. Ihr seid es nicht. 26. Wenn ein guter Mensch böse wird, stirbt er. Er stirbt für seine eigenen Fehler. 27. Wenn ein böser Mensch gut wird, bleibt er am Leben. Er tut jetzt das Richtige. 28. Er hat über sein Leben nachgedacht. Er hat mit dem Bösen aufgehört. Darum wird er leben. 29. Die Leute von Israel sagen, Gott ist nicht gerecht. Aber ich bin gerecht. Ihr seid nicht gerecht. 30. Ich werde jeden von euch richten. Jeder bekommt, was er verdient. Hört auf mit dem Bösen. Ändert euer Leben. 31. Werft alle eure Fehler weg. Macht euer Herz neu. Warum wollt ihr sterben, ihr Leute von Israel? 32. Ich will nicht, dass jemand stirbt. Das sagt Gott. Ändert euch und lebt.